Damit gibt es zahlreiche Arten, deren Fortbestand auch davon abhängt, inwieweit sie in der Lage sind, sich auszubreiten, geeignete klimatische Bedingungen zu finden und ihre Fähigkeit zur evolutionären Anpassung aufrechtzuerhalten, formuliert es der Weltbiodiversitätsrat. Aber wie sollen sich Arten überhaupt von hier aus nach Norden ausbreiten, in unserer intensiv vom Menschen genutzten Landschaft? Letztlich müssen viele von ihnen von Naturschutzgebiet zu Naturschutzgebiet springen. Selbst für Arten mit gutem Ausbreitungsvermögen wie Vögel ist das eine Herausforderung, die nicht alle meistern. Lebensräume verändern sich zudem durch den Anstieg des Meeresspiegels. Noch ist davon wenig zu spüren, weil die Pegel sehr langsam und quasi in Zeitlupe steigen. Bisher im Schnitt um rund 20 Zentimeter seit Beginn der Industrialisierung. Derzeit um mehr als 3 Millimeter pro Jahr. Gründe dafür sind die Ausdehnung von Wasser bei höheren Temperaturen, schmelzende Gletscher und der Verlust von Eisschilden, beispielsweise in Grönland. Ganz abgesehen davon, dass Milliarden von Menschen, Schätzungen zufolge rund ein Drittel der Weltbevölkerung, in Küstengebieten leben und von einem höheren Meeresspiegel ganz direkt in ihrer Existenz bedroht wären, treten dadurch natürlich auch Veränderungen für Fauna und Flora ein. Welche und wie, lässt sich derzeit noch nicht präzise abschätzen. Der größte Teil dieser Entwicklung liegt in der Zukunft. Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Vorhersagen des weiteren Anstiegs schwanken stark und geben zwischen 35 cm und 1,80 m oder mehr bis zum Ende des Jahrhunderts an. Abhängig vom Grad der Erderwärmung. Beziehungsweise davon, wie schnell es uns gelingt, das fossile Zeitalter und klimaschädliche Praktiken hinter uns zu lassen. Dass der Meeresanstieg jedoch auch Folgen für die Artenvielfalt mit sich bringen wird, ist anzunehmen. Ein Fall ist bereits dokumentiert. Das Aussterben der Bramble Kay Mosaikschwanzratte. Sie wurde zuletzt 2009 nachgewiesen und 2016 für ausgestorben erklärt. Als erste Säugetierart, die mit großer Wahrscheinlichkeit durch den Klimawandel ausgerottet wurde.